Das ist Radio Lyrikmaschine. Ich bin Martin Auer. Wir haben deine Brüste noch nicht genau unter die Lupe genommen und deinen Blick noch nicht restlos analysiert. Wir sind auch, was deine Lippen anlangt, noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Doch du kommst in die engere Wahl. Der Boss gratuliert. Ruhe im November und dann noch 3 Uhr früh. Ruhe im November, der Morgen kommt wohl nie. Die Nacht ist alt und schimmelig, die Autos spritzen Dreck, die Lampen glotzen dämlich und der Nebel kriecht unser Herz. Hurra im November. Hurra im November. Und kein Mensch zu sehen. Hurra im November. Zu stehen, die Beine steif wie Stecken, die Stiefel sind verschmiert, die Nacht ist am Verrecken, doch sie ist noch nicht kapiert. Hurra im November. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, die Laus ist übers Bett marschiert, habt mich alle gerne. Ruhe im November, der Morgenregen blüht. Ruhe im November, jetzt komm zu mir der Mist, die Milchen und Verbrauchten, verkatert und verkracht. Die Besoffenen ausgerauchten Verlierer dieser Nacht. Hurra im November. Hurra im November. Das Zimmer ist zu heiß. Hurra im November. Es riecht nach Vision und Schweiß. Es gibt welche, die können, nur wenn man sie lobt. Wenn sie nicht können, flennen sie und manche werden tot. Hurra im November. Rote Laterne, Sonne, Mond und Sterne, die Laus ist übers Bett marschiert. Habt mich alle gerne. Hurra im November, wie der Karl schwitzt. Hurra im November, Gott macht, dass ihr bald spritzt. Der Gummi schmeckt nach Seife, jetzt mach ihn endlich voll. Komm, putz dir deine Pfeife und dann sag noch, es war toll. Hurra im November. Ihr Leib, als ihre Brüste aufschwollen zum Himmel, als ihr Leib die Berge verdeckte. Aus einem anderen Land. In dieser Sprache gab es kein Wort für Liebe. Sie kannten 7 Abstufungen von Ehrfurcht und 11 Grade des Respekts, 20 Stufen der Bekanntschaft und 17 Nuancen von Zugehörigkeit. 8 Varianten von Abhängigkeit, einen Ausdruck für Ehe und 32 Umschreibungen für gegenseitigen Nutzen. Komm, schenk mir Dinge, komm, schenk mir viele Dinge, Halsketten und Ringe, Bettzwinge, mein Herz mit süßem Tand, zum Beispiel Schlinge, Seide mir um den Leib. Ein simpler Zeitvertreib und damit bringst du mich doch um den Verstand. Was so Sachen mit mir machen, fühlt sich unbeschreiblich an. Gib mir Gaben, ich will haben, was sonst niemand anderes haben kann. Und bitte teuer, ach bitte schrecklich teuer, wirklich ungeheuer teuer sollen deine Geschenke sein. Das weckt mein Feuer, das ist mein Abenteuer, das erfüllt mit neuer Glut die Leidenschaft und berauscht wie Wein. Trag dein Säckchen, bring dein Päckchen, reize mich wie nie zuvor. Lass mich schweben, mich erbeben, flüstere leise mir den Preis ins Ohr. Komm, schenk mir Dinge, komm, schenk mir viele Dinge, Halsketten und Ringe, ach, bezwinge mein Herz mit süßem Tand. Ach, komm und schlinge Seide mir um den Leib, welch süßer Zeitvertreib, ach, komm und bringe mich doch um den Verstand. Gute Zeit. Wir waren zusammen. Wir sprachen darüber, warum nachts der Tau fällt und am Morgen die Nebel aufsteigen. Über die Viertel des Mondes und über die wechselnde Kraft der Sonne in allen Jahreszeiten. Wir erschraken einmal über eine Schlange zusammen und gingen zusammen zurück, um sie nochmals zu sehen. Wir zeigten einander die kleinen Frösche. Eine Wiese war voll von ihnen. Erdfarbene waren da und grasfarbene. Und junge Molche auch, so dünn wie Ästchen. Und wir ließen auch Wespen auf unseren Händen kriechen, und sie stachen uns nicht. Wir lächelten uns zu beim Erwachen und liebten uns am Tage. Wir waren stark wie nie, wir liefen und schwammen und schliefen abends gesättigt von Essen und Wein und unserem Tag. Manchmal hatten wir Sehnsucht nach Meer, nach Weite und Ferne. Und manchmal Angst vor dem Herbst, der schon nahte. Und manchmal Mückenstiche und Magenschmerzen. Doch fast nie sagten wir uns ein ungeduldiges Wort oder blickten gekränkt nach verschiedenen Seiten. Es war ein guter Sommer, und mehr ist darüber ja nicht zu sagen.